الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على صحبة الله دم هان دبل الله سيق دم هان دم هان سيشكايت سنوزن بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, jeder einzelne von uns hat seine eigenen Prüfungen und Schicksalsschläge und jedem kommt es so vor, als ginge es den anderen viel besser als einem selbst. Und wer seinen Verstand wirklich benutzt, bemerkt, dass es in diesem Leben keinen wirklichen, hundertprozentigen Genuss gibt. Es gibt keinen Genuss, der nicht gleichzeitig trügerisch ist. Alles ist vergänglich und zum Untergehen verdammt. Aber wie kann es sein, dass man die Schlange leugnet, die einen ständig in die Hand beißt? Und wären da nicht die Heimsuchungen, die Allah für uns bestimmt hat, würden wir am Tag der Auferstehung unserem Herrn wahrscheinlich Pleite entgegnen. Folgenden Gegensätzen sind wir alle ausgesetzt. Freude und Trauer, Zusammenkommen und Trennung, Erleichterung und Erschwernis, Gesundheit, aber auch Krankheit. Doch wie wird man das Unangenehme los, wenn es einen getroffen hat? Erstens, durch Analyse und Verinnerlichung der Worte Allahs und seines Gesandten diesbezüglich. Allah tabaraka ta'ala sagte im Koran sinngemäß, wir werden euch gewiss prüfen, durch Furcht, Hunger, Verlust an Vermögen, Leben und Ernteertrag. Aber verkünde du, Gesandter Allahs, denjenigen, die angesichts solcher Schwierigkeiten geduldig sind, eine frohe Nachricht denen, die, wenn sie ein Unglück trifft, in Zufriedenheit und Ergebung sagen, wahrlich, wir gehören Allah. Und so verfährt er mit uns, wie er will, und zu ihm kehren wir am Tag der Auferstehung zurück. Allah sagt sinngemäß, sie sind es, denen von ihrem Herrn Segnungen und Gnade zuteil werden, und sie sind die Rechtgeleiteten. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. Wer wirklich daran glaubt, dass Allah alles gehört, wo liegt denn dann das Problem, wenn er sich das nimmt, was ihm gehört? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, als jemand starb, oder ein Kind im Sterben lag, sagte er, Allah gehört sowohl das, was er genommen hat, als auch das, was er gegeben hat. Und alles ist bei ihm auf bestimmte Frist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das Kind eines Dieners stirbt, spricht Allah zu seinen Engeln, habt ihr das Kind meines Dieners entgegengenommen? Sie sagen ja. Dann fragt er, habt ihr das Wichtigste und Edelste, was er besitzt, entgegengenommen? Also sterben lassen? Sie sagen ja. Dann fragt er, was hat er denn in diesem Moment gesagt, als ihm diese Nachricht übergeben worden ist, dass sein Kind gestorben ist? Dann sagt die Engel, er hat dich gelobt und inna lillah wa inna ilayhi raji'un gesagt. Wir hören Allah und wir kehren auch zu ihm Tag auf Jünger zurück. Dann spricht Allah, baut meinem Diener ein Haus im Paradies und nennt es das Haus des Lobes. Zweitens, liebe Geschwister, dass man an die wirklich große Katastrophe denkt. Das heißt, das, was einen getroffen hat, gefühlsmäßig tut einem weh, aber es gibt Dinge, die viel schlimmer sind und die einen bis heute noch beeinflussen und treffen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erinnerte uns daran. Nämlich, es geht um den Tod, um seinen eigenen Tod, alaihi salatu wasallam. Es gibt keinen schlimmeren Schicksalsschlag, den jemals einen gläubigen Menschen getroffen hat, als dieses Ereignis, liebe Geschwister. Denn dadurch hörte die Offenbarung auf. Dadurch fielen manche Araber vom Islam ab. Das Prophetentum endete ein für alle Mal. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Katastrophe ereilt hat oder ein Unglück ereilt hat, soll an das Unglück denken, das er durch mich erleidet. Denn sie gehört, oder denn dieses Unglück gehört zu dem Schlimmsten überhaupt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: Keiner von euch glaubt wirklich, bis ich ihm lieber bin als seine Eltern, seine Kinder und die Menschen allesamt. Und wenn wir diese beiden Hadithe miteinander kombinieren, dann sagen wir, als wollte er uns die Botschaft mitteilen, als wollte er uns sagen, keiner von euch glaubt wirklich, bis für ihn mein Tod schlimmer ist als das seiner eigenen Eltern, seiner eigenen Kinder und der Menschen allesamt. Aber wer bitteschön hat schon dieses Gefühl in seinem Herzen? Stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte dir von seiner Sunna nichts geschenkt. Stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte dich in einer Familie von Götzendienern aufwachsen lassen, dich zu einem Anbeter von anderen als Allah gemacht und dir dadurch den Paradiesgarten verwehrt. Wer hätte dir in diesem Fall helfen können außer Allah? Etwa deine Eltern? Etwa deine Kinder, für die du vielleicht dein ganzes Leben lang ackerst? Etwa deine Freunde, die du manchmal deiner eigenen Familie vorziehst? Drittens, dass man weiß, dass das, was einen getroffen hat, einen hätte treffen müssen, egal was man tut. Allah sagte, nämlich sinngemäß übersetzt in Surat al-Hadid, Vers 22, kein Unglück wie Dürre und ähnliches trifft die Menschheit auf Erden oder einen Einzelnen von euch, das nicht bereits auf der wohlverwahrten Tafel verzeichnet ist, noch bevor wir die Menschen hervorbrachten. Und Allah tabarak wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, Surat al-Taraben, Vers 11, niemand wird hinsichtlich seiner selbst, seiner Kinder oder seines Vermögens von einem Unglück getroffen, es sei denn aufgrund der Erlaubnis, gemeint ist der Vorherbestimmung Allahs. Und wenn jemand an Allah glaubt, dann leitet Allah dessen Herz recht. Was heißt es, dass wenn jemand dann an Allah glaubt, nachdem er es getroffen hat, durch die Erlaubnis Allahs, wer danach glaubt, dem leitet Allah sein Herz. Gemeint ist, liebe Geschwister, wer danach an Allah glaubt, dahingehend, dass dies mit seinem Befehl passiert ist und er mit dieser Entscheidung Allahs zufrieden ist, dem leitet Allah sein Herz recht. Lieber Bruder, die Heimsuchung wird dich treffen und sie kommt mit dem Befehl Allahs und seiner Erlaubnis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und dies ist eine der Weisheiten Allahs tabaraka wa ta'ala in Bezug auf, dass er die Menschen prüft, die gewaltige Belohnung rührt von der gewaltigen Heimsuchung her. Die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Heimsuchung. Das heißt, je stärker du geprüft wirst, desto stärker hast du die Belohnung. Wenn Allah ein Volk liebt, prüft er es. Wer zufrieden ist, erhält Zufriedenheit und wer zürnt, erhält Zorn. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah für seinen Diener Gutes will, was meint ihr, wenn er für ihn Gutes will, dann schenkt er ihm Schlösser in diesem Leben, dann lässt er Gold auf ihn herabregnen, dann bewahrt er ihn von allen Krankheiten und von allen Sorgen. Nein, der Prophet sagt das Gegenteil. Er sagte, wenn Allah für seinen Diener Gutes will, beschleunigt er ihm die Strafe im Diesseits. Und wenn er für seinen Diener Schlechtes will, hält er sie, das heißt die Bestrafung, wegen seiner Sünden zurück, damit er sie ihm am Tag der Auferstehung vergelte. Gott bewahre. Alles, was geschieht, ist schon 50.000 Jahre vor Erschaffen von Himmel und Erde bestimmt worden. Deshalb ergib dich und ertrage es in Geduld und sprich folgendes Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem wir diese Predigt auch beenden. Er pflegte folgendes zu sagen, durch das man seinen Iman stärkt und auch lernt, zufrieden umzugehen mit der Bestimmung Gottes. O Allah, ich bitte dich bei deinem Wissen um das Verborgene, deine Macht über deine Geschöpfe, mach mich lebendig, solange du weißt, dass das Leben besser für mich ist, und lass mich sterben, wenn der Tod besser für mich ist. O Allah, ich bitte dich um deine Ehrfurcht im Verborgenen und auch wenn ich gesehen werde. um das gerechte und wahre Wort bei Zorn und bei Zufriedenheit. Ich bitte dich um Genügsamkeit in Armut und Reichtum. Ich bitte dich um ein angenehmes Leben nach dem Tod und den Genuss des Blickes auf dein Angesicht. Ich bitte dich um die Sehnsucht nach dem Treffen mit dir, ohne zuvor im Diesseits Schaden davon zu tragen oder durch eine Prüfung vom Weg abzukommen. Wer meintest du, dass ich dich dann nicht mehr sehen dürfte? O Allah, schmücke mich mit dem Glauben und mache uns zurechtgeleiteten. Denn es kann sein, dass man selbst rechtgeleitet ist, aber nicht anderen den Weg weist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden Eigenschaften uns allen verwirklichen. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.